Reisen Sie denn nicht auf der Erde umher, so dass Sie Herzen bekommen, mit denen Sie begreifen, oder Ohren, mit denen Sie hören? Denn nicht die Blicke sind blind, sondern blind sind die Herzen, die in den Brüsten sind.